Ich bin ein Bote hier in einem fremden Land. Mein Heim ist weit entfernt an einem goldenen Strand. Mein König sendet mich und deshalb komme ich zu euch im Auftrag meines Herrn. Hört, wie die frohe Botschaft klingt, wie sie kein Engel schöner singt. Die Botschaft gnadenreich, o lasst versöhnen euch, o lasst versöhnen euch mit Gott. Des Königs Wille ist, dass jedes Menschenkind sich zu ihm kehren möcht, mit Abscheu vor der Sünd. Wer folgen will sofort, soll mit ihm herrschen dort. Das ist der Auftrag meines Herrn. Hört, wie die frohe Botschaft klingt, wie sie kein Engel schöner singt. Die Botschaft gnadenreich, o lasst versöhnen euch, o lasst versöhnen euch mit Gott. In meines Königsreich sind keine Tränen mehr, kein Scheiden mache dort das arme Herz euch schwer. Ihr sollt von Sünde rein im Himmel selig sein, das ist der Auftrag meines Herrn. Hört, wie die frohe Botschaft klingt, wie sie kein Engel schöner singt. Die Botschaft gnadenreich, o lasst versöhnen euch, o lasst versöhnen euch.